Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja. Man hört dich gar nicht, jetzt hast du es kaputt gespielt. Man hört mich gar nicht. Hallo! Man hört uns nicht. Ja. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe, heute am irgendwas im Januar, Ende Januar. Genau, am 20. Der 20. Januar 2012. Ja. Sollte jetzt irgendein Datum danach sein, ist das auch in Ordnung. Denn der Podcast oder ein Podcast hat den Vorteil, zeitlos zu sein. Nein. Ja. Nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Hatten wir ja schon das Thema. Wer bist du eigentlich? Nur eine Woche verfügbar, weißt du doch. Holger. Alle, genau. Ja. Hallo, Holger. Hallo. Ich bin René. Für die, die zum ersten Mal reinhören. Grüß Gott. Und für die, die, die vorletzte Folge gehört haben. Ich glaube, das ist ja schon ein bisschen länger her. Die war im Oktober. Oktober. Ach, hör auf, so lange? Bist du sicher? Ich glaube, ja. Na, guckst du jetzt oder nicht? Egal. Jo, und die wissen, warum ich das jetzt mache. Ach so. Der Holger hat sich nämlich gewünscht. Ach, stimmt. Wir hören jetzt für Holger die kanadische Nationalhymne. Wollten wir das nicht als Quiz machen? Und letztes Mal war es, glaube ich, ein Quiz. O Tannenbaum? Das kann man nicht so drehen. Reicht dir das, Holger? Ja. Gut, dann können wir reden, ja? Die klingt komisch. Ich fand, die klang am Anfang ein bisschen wie O Tannenbaum. Ja. Soll ich nochmal kurz? Ich war auch ein bisschen verwirrt. Hör mal zu, O Tannenbaum. Ja, O Tannenbaum. Also, ihr wisst, wenn ihr mal die kanadische Nationalhymne identifizieren müsst, ihr habt es jetzt gehört. Erinnert euch an Utanebaum. Genau. Holger, bevor ich dir weitere Videos zeige, wovon ihr nichts haben werdet, doch ihr werdet davon eine Menge haben, dachte ich, werden wir uns heute mal mit Decknamen eindecken. Und zwar gibt es eine wunderschöne Webseite. Einen. Echt? Die heißt, sag mir mal deinen Decknamen. Maxi King. Ja, wir haben heute mal einen neuen Decknamen für die Sendung. Und zwar unter de.fakenamegenerator.com. Ja. Gleich. Der Rest, der kommt von alleine. Empfehle ich euch, genau, auf die Seite könnt ihr mal gehen. Da könnt ihr euch nämlich eine Identität zusammenstellen. Nein. So, Holger, dein Geschlecht? Dann nehmen wir männlich. Ja. So, was für einen Namen hättest du gern? Wir hätten Polnisch, Schwedisch, Schottisch. Sag einfach irgendeine, ich suche es raus, ob es hier gibt. Ich nehme Norweger. Norwegisch, alles klar. Ja. Und aus welchem Land möchtest du gern kommen? Aus Norwegen? Gibt's nicht. Natürlich, gerne. So, alles klar. Dann würde ich sagen, generieren. Wieso hat das was mit dem Land zu tun? Dann nehme ich China. So, na, weil du bekommst automatisch auch eine Telefonnummer. Ja. Dein Name ist für diese Sendung Albert Stockland. Okay. Albert Stockland. du wohnst in... Wo wohne ich denn genau? Hegrenesewein. Genau. 30. Okay. In 5042 Bergen. Wann kriege ich meine Ausweis? Deine Webseite ist golfmetz.com und deine E-Mail-Adresse ist albertstockland@televorm.com. Dein Passwort lautet, soll ich es vorlesen? Nein, natürlich. Also, ihr habt hier, der Geburtsname deiner Mutter ist Walden. Okay. Du hast am 23. Mai 1962 Geburtstag und bist 49 Jahre alt. Deine Mastercard-Nummer steht hier, wann die abläuft. Dein Beruf, du bist ein Retail Salesperson. Was ist das? Verkäufer. Na super. Die Firma, bei der du arbeitest, heißt National Tea. Ja? Ich verkaufe diese Teestücken vom Golf, ja. Wahrscheinlich. Deine Blutgruppe ist AB positiv. Gut. Und du wiegst 96,6 Kilogramm und bist 171 Zentimeter groß. Ja, das kommt ja fast hin. Das kommt fast hin. Das ist also deine Identität. Du bist also Albert. Und mein Name ist, also dann nehme ich mal was, nehme ich was Polnisches oder was Persisches? Kim Jong-un. Also man hat auch noch erweiterte Optionen. Ich komme Genau, also wir machen mal. Ich nehme mal. Nee, ich kann Polnisch gar nicht so schlecht. Egal, ich nehme Polnisch. In Suaheli. Und mein Name ist Wawrzyniek Zawadzki. Wawrzyniek Zawadzki heißt. Ich sag also trotzdem René. Albert. Und ich bin Wawrzyniek. Wawrzyniek. Also, ich bin Wawrzyniek. Sag mal bitte, Holger. Das krieg ich nicht. Wawrzyniek. Hallo, ich bin Wawrzyniek Zawadzki. Ja. Ich wohne übrigens in der Ul-Sukienitsche 36 in Brzech. Na, der wird dich freuen. Ja. Der kriegt das bestimmt ganz hier. Brzech. Meine E-Mail-Adresse ist Wawrzyniek Zawadzki at telewom.com. Meine Mutter heißt übrigens mit Geburtsnamen Rutkowska. Und jetzt kommt der Hammer. Ich bin am 17. Juni 1977 geboren. Das Geburtsjahr stimmt. So, Gewicht, auch ganz nah vorbei, 95,1 Kilogramm, aber 1,89 Meter. Ja, das haut ja schon fast hin. Also, das heißt, die heutige Sendung ist mit Albert und Wawrzyniek. Ja, wenn ihr rausfinden wollt, wie eure wirkliche Identität ist, dann guckt euch mal an, fakenamegenerator.com. Ihr könnt übrigens, noch erweiterte Optionen einstellen, dann könnt ihr das Alter so ungefähr festlegen. Ja. Genau. Also einfach mal probieren. So, Albert und ich werden jetzt zum ersten Punkt übergehen. Und zwar wollte ich dir ein Video zeigen. Videohost, genau. Ah, Videohost, das war nur mein Stichpunkt. Und zwar, kannst du dich erinnern, oder Quatsch, hast du es mitbekommen, die Tage, das Video, was die Runde gemacht hat im Internet von der Fernsehmoderatorin, die das Publikum so zur Sau macht? Nee. Nee, dann ist es genau der richtige Augenblick. Wenn ihr bei YouTube mitgucken wollt, also ihr bekommt den Link dann natürlich auch unter Blog, oder www.sifmedia.de/blog, genau. Da bekommt ihr den Link. Wir hören uns das jetzt gleich zusammen an. Kurze Info für die, die jetzt nicht zugucken können. Da ist eine Telefonentscheidung oder irgend sowas, wie man es aus den Castingshow kennt, ist da gerade irgendwie am Fallen und die Moderatorin will sie verkünden. Aber das Publikum ist rebellisch und macht Lärm und Krach und das gefällt der die flippt aus. Moderatorin gar nicht. Nö, die macht das kurz und schmerzlos, wie wir gleich hören werden. Und Mats ab, bitte. Okay, the voting lines have officially closed. The votes have been counted and verified. Also, die Stimmen wurden gezählt. Und sie möchte bitte, dass Ruhe im Studio ist, ne? Fucking shut up! Thank you. Die geht dann ab. Sie hat eigentlich, sie hat so, um es mal ins Deutsche zu bringen, gesagt, haltet doch verdammt nochmal die Schnauze. Und warum macht die sowas? Dann war Totenstille und daraufhin hat sie sich mit Dankeschön bedankt und hat, ich weiß nicht, ob es fake ist, also scheint aber eine echte Fernsehsendung zu sein, ja. Müsst ihr bei YouTube mal suchen nach Host, Audience, achso, TV-Host Fail, ja, TV-Host Fail, dann kommt er drauf. Eine junge, blonde Moderatorin. Ist die blond? Dunkelblond? Blond gefärbt, ne? Genau. Ein anderes cooles Video, was ich entdeckt habe. Ich sehe schon, unsere Hörer werden sich heute freuen. Ja. Nee, das ist auch was zum Hören. Also, weil das kann man gern beschreiben. Oder gut hier beschreiben. Hier hören Sie die kanadische. Genau. Wir hören gleich nochmal die kanadischen Nationen an. Und zwar, ein Sido-Film. Mit Untertitel. Wie? Ach, ja, die war mit Untertitel. Hättet damit lesen. Sido hat einen Kinofilm rausgebracht. Ja. Und jetzt haben die den Film als Marketingmaßnahme in den ganzen einschlägigen File-Share-Systemen wohl verteilt. Ja. Habe ich gehört. Und zwar guckt man sich den dann so an und sieht eine recht miese Qualität. Und der Filmausschnitt, der bringt was ganz Besonderes mit. Ich glaube, wir zeigen, hört einfach mal rein. Also es ist jetzt in sehr schlechter Qualität ein Ausschnitt aus dem Film von Sido. So wie man es erwartet, wenn es im Kino abgefilmt ist. Einfach wieder, du bist der Bruder von Sean. Das ist Sean, Alter. Der hat mich versaut. Wie? Er? So, jetzt, warte mal, ich mach mal kurz Pause. Jetzt standen die gerade so in der Ecke, sind irgendwie aus einer U-Bahn ausgestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und mit dem Rücken zur Kamera und zeigten auf die Kamera und sagen, ey, ey, hier, der. Und jetzt kommen sie auf die Kamera zu und stehen gleich ganz nah vor der Kamera. Sag mal, bist du bescheuert, Alter? Ist klar. Hast du mich beklaut jetzt, du Dieb, Alter? Nee. Jetzt ruhig auch was mit, ey, sag ihm mal, Alter. Dicker, hier sind 60 Leute am Set, jeden Tag, Alter. Ja. Denkst du, die sind umsonst? Kameramann, Regie, Maskenleute, Klamottenleute, Leute auf Fahrrädern, Leute mit Kakteen, alle Leute stehen hier, die müssen alle bezahlen. Denkst du, die machen das umsonst, Alter? So eine Scheiße, Alter. Geh doch lieber ins Kino, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Du willst doch unterhalten werden, ne? Du hast doch den Film hier runtergeladen, um unterhalten zu werden, oder nicht, Alter? Ist wie ein Puff, Alter. Wie ein Puff. Du gehst hin, bezahlst, bist unterhalten, ja. Ja, und ich will mal sehen, dass der Puff nicht bezahlt, Alter, mein Freund. Alter, anstatt einfach ins Kino geht, weißt du, sich so hinsetzt, gemütlich, Alter, Popcorn ist und so. Nee, machst du nicht. Aber ey, es soll nicht umsonst gewesen sein, dass du das hier runtergeladen hast, mein Freund. Ich hab hier was für dich. Hier, zieh am Himmel, Bobby. Ja, also das ist, finde ich, eine clevere Maßnahme, ja. Diesen Ausschnitt, also ich weiß nicht, soll irgendwo ein paar Minuten von dem Film zu sehen sein und man kriegt das, wenn man dann so überrascht wird, ich glaube, das ist schon ein Erlebnis für sich. Ja, genau, das sind die einzigen zwei Videos, die ich heute zeigen wollte. Ja. Könnt ihr euch auch mal angucken, ihr müsst danach, wie hieß der Film, Blutsbrüders oder so, ja. Ne? Ja, müsst ihr mal, wenn euch das interessiert, bei YouTube nach Blutsbrüders suchen. Ich denke, wir verlinken das auch. Okay, ja, war lustig. Ja, war cool, ne? Ja. Ja. Du guckst, was ich mir gucke, aufgeschrieben habe. Aber ich kann so schlecht auf den Kopf lesen. Fahrrad, Klingel, Touristen. Genau, Fahrrad, Klingel, Touristen. Und zwar habe ich auch, das war auch ein Video gewesen, und zwar ein japanisches. In Japan ist das Problem auch, dass die Straßen immer so voll sind. Ja. Das heißt, durchzukommen als Mensch, der es eilig hat, ist dann nicht so leicht. Hm? Und jetzt hat sich einer einfach eine Fahrradklingel genommen und ist immer hinten von hinten an die Leute ran, hat geklingelt. Ja. Und die Leute sind automatisch zur Seite gegangen, als würde ein Fahrrad halt kommen. Ja. Und der ist halt wirklich die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen, hat immer die Klingel gemacht und die Leute sind zur Seite gegangen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil in Berlin hast du dieses Problem auch mit Touristen. Ja, total. Also wenn du in Mitte unterwegs bist, ich habe ständig das Problem, wenn ich zur Arbeit will oder wenn ich nach Hause möchte, dass die Touristen halt in breiten Bänden nebeneinander herlaufen und du keine Möglichkeit hast, vorbeizukommen. Ach so, ja. Und das nervt halt schon, wenn man es eilig hat. Ja. Und da dachte ich, die Klingel-Idee ist eigentlich super genial. Wie löst du denn das Problem? Wie ich das löse? Ja. Du kaufst dir keine Klingel, du machst einfach Ding-Dong. Nee, aber man könnte ja eine Fahrradklingel nehmen. Also ich habe schon echt mit dem Gedanken gespielt, das mal zu probieren. So eine Fingerklingel. Ja, genau, so war das letztendlich auch. Also er hatte die halt die Fahrradklingel irgendwie in der Hand, so dass er so gut bedienen kann. Ja. Ja. Und das machst du jetzt? Nee, ich habe keine Fahrradklingel. Aber es wäre... Also nicht teuer. Nee, stimmt. Ja, also ich denke, es wäre mal ein Versuch wert. Vielleicht werde ich es mal probieren. Anstatt diesen kleinen roten Kasten, den du mir das letzte Mal gezeigt hast, vor 2 Wochen, also kannst du dir ein paar hundert Fahrradklingeln holen. Übrigens, vor 2 Wochen, ja? Ich hatte irgendwie das Gefühl, nach der Sendung total angedüdelt gewesen zu sein. War das bei mir das letzte Mal? Ja, ich glaube auch, wo du gesagt hast, es ist so warm und deswegen zieht er. War nämlich auch ganz schön. Das eine Mal war ich auch ganz schön. Nee, düdelt. Hä? Nee, geht schon. Julia hat gesagt, sie macht die Tür auf. Nee, aber ich kam, also ich muss, also ich war, Ich auch. Bist du nach Hause getorkelt, ja? Ich hoffe, man hat es hoffentlich in der letzten Sendung nicht gemerkt. Ich habe es nur gemerkt, wie ich die Gitarre in der Hand hatte, um dir das Ding zu zeigen, dass mir, dass ich echt die Kontrolle über die Finger gar nicht so hatte. ja, aber klar denken konnte ich. Das weiß, wie Jimi Hendrix drauf war. Ja, das ist dann bewundernswert, wie Leute in dem Zustand. Obwohl der aber nicht besoffen war. Ist dann wahrscheinlich auch nicht gewollt. Na, vielleicht nicht besoffen, aber schon berauscht. Ja. Nee, und was bei dieser Touristengeschichte nämlich auch immer irgendwie ein bisschen nervt, es scheint in jedem Reiseführer für Berlin zu stehen, dass man beim Aussteigen aus Verkehrsmitteln sofort stehen bleiben muss. Ja. Es scheint in jedem Reiseführer zu stehen. In Berlin ist es ganz wichtig, aus der U-Bahn zum Beispiel auszusteigen und sofort stehen zu bleiben. Ja. Oder einsteigen, ohne vorher aussteigen zu lassen. Oder einsteigen und sofort in der Tür stehen bleiben. Ja, also so. Kennst du das nicht? Was? Wenn du an der Tür stehst und willst aussteigen und dann kommen erstmal ein paar hundert Leute dir entgegen. Ja. Ja, als wenn es kein Morgen gäbe. Ne? Ja. Oder auch auf U-Bahn steigen, da ist es in Berlin so, die Rolltreppen, oder generell Rolltreppen in Berlin, glaube ich, hat sich schon eingebürgert. müssen rechts stehen, links rechts gehen. Stehen, links gehen. Aber auch das klappt nicht. Weiß nur die Hälfte. Obwohl man es dann sieht, weißt du, die stehen dann auf der Rolltreppe als alle, als einzige auf der linken Seite. Ja. Und alle anderen Rolltreppen sieht man, wie da ein stetiger Fluss hochgeht. Ja. Ich meine, es ist ja keine Pflicht, aber. Nein. Ja, aber wenn man in einer Großstadt wohnt, dann. Liebe Reiseführer, bitte Schreiber, schreibt doch einfach in diese Bücher mit rein. Deswegen denken die wahrscheinlich, wir Berliner sind so vielleicht voll die Kodderschnauzen und so unhöflich und unfreundlich. Aber es nervt ja auch. Da hast du recht. Aber ich fahre nicht mehr so viel Bahn, deswegen stört es mich nicht mehr. Stimmt, da kann dir das eigentlich egal sein, ja. Aber ich kenne das noch von früher. Oh, Friedrichstraße vor allen Dingen immer. Bei Treppen weiß ich gar nicht, wie es ist, ob man da die rechts die langsam und links die schnellen laufen. Nee, nicht, ne? Bei Treppen habe ich es auch nicht gesehen, ne? Nee. Auch das werden wir noch erleben. Aber ich glaube, da hält man sich auch rechts. Zumindest habe ich immer das ist so der eher logisch, weil auf der anderen Seite kommen die anderen entgegen. Also das funktioniert auch irgendwie. Ja. Ne? Da hast du zwar mal so den Strom, dass ja, wenn der Strom von unten nach oben gerade größer ist, dass dann die komplette Breite der Treppe genutzt wird und du als Einzelperson ein bisschen Probleme bekommst. Dann gehst du ganz nach außen, die andere Seite. Ja, ja, aber das wechselt sich immer so ab. Aber prinzipiell ist es so, ich habe noch niemanden gesehen, der eine Treppe links runtergeht oder links hochgeht. Bei mir zu Hause gehe ich die Treppe links runter, weil alles Geländer ist. Ach, musst du dich, müssen wir uns an einem Treppengeländer festhalten? Ja. Echt so schön. Man könnte ja mal stürzen. Ich überlege gerade. Eigentlich ist mir, wenn ich laufe automatisch rechts. Nein, du hast auch das Geländer rechts. Bei euch ist das Treppengeländer links? Ja. Bist du umgezogen? Nein. Wenn du runterläufst, ist es links. Wenn du hochläufst, ist es rechts. Ja. Ist da. Dann hoch. Nee, das ist doch aber neben Haus. Ist so. Doch. Da, wo der Daumen rechts ist. Ja, aber das Treppengeländer ist beim Hochlaufen immer auf der anderen Seite wie beim Runterlaufen. Logisch, ne? Es sei denn, man läuft zwei. Rückwärts runter. Oder man hat zwei, genau. Ja. Kein Teufelskreis. Ja, aber wenn du keine öffentlichen Verkehrsmittel fährst, dann verpasst der auch ganz schön viele Sachen. Ja, ich hab alle durch. Ich rede mal jetzt nicht von der U8 oder wie die heißt, ne? Dann bist du dann, glaube ich, noch nie U1 gefahren. U1, die ist, würde ich mal sagen, noch friedlich, oder? Friedlich? Ja, ich weiß nicht, die ist auch manchmal ein schön laut. Der Musiker habe ich, glaube ich, in der U1. Ja, U2 kann ich auch empfehlen für Musiker. Und ich habe neulich in der U5 Musik gehabt und das war sehr cool gewesen, weil... Mit einem Car-Silator. Nee, da kam ein Typ rein mit einer Gitarre, ein Typ im Cajon. Ja. Für die unter euch, die nicht wissen, was ein Cajon ist, das sind diese Holzkisten, auf denen man drauf sitzt und drauf trommelt. Hast du da auch da, oder? Genau. Und ein Typ mit einem Kontrabass und ein Typ im Rollstuhl. Ja, ja. Ein Typ im Rollstuhl mit einem Mikrofon. Nee, mit einem Mikrofon und mit einem Verstärker dran. Ja. Und dann haben die da echt geniale Musik gemacht. Also wirklich super cool, hat sich super genial angehört. Leider viel zu weit weg von mir, dass ich nur die Hälfte mitbekommen habe. Ich habe gehofft, dass sie dann noch weiterreisen im Abteil, aber haben sie leider nicht getan. Tja, ich hätte sogar was gegeben. Also es haben viele Leute gegeben. Ja. Dann hat man die Qualität setzt sich durch. Ja. Und sonst lustige Geschichten in der Bahn? Nö. Ne? Nö. Eine peinliche kenne ich. Ja, erzähl mal. Mir selber. Erzähl mal. Ich wollte schnell zur Bahn und ich laufe gerade die Treppen runter auf dem Bahnhof und sehe, wie die U-Bahn da schon steht. Und dachte, ich schaff's noch. Ich war drin, mein Rucksack nicht. Oh, scheiße. Da haben drei Leute, also die Bahn die ganze Zeit, die ganze Zeit rumtuten und rumblinken. Wir haben drei Leute versucht zu helfen, die Tür wieder aufzudrücken, haben es nicht geschafft. Echt? Und da musste ich so in meinem Rucksack ziehen, dass ich diese Plastikflasche, die ich drin hatte, in die Tränkeplastikflasche zusammengedrückt habe. Ja. Habe ich die Bahn bestimmt eine Minute aufgehalten. Ja, ich wollte gerade sagen, fahren tut die ja dann nicht. Nee. Überleg mal. Ich habe übrigens gehört, ich weiß gar nicht, welches Land das war, da haben sie ein Problem mit Schwarzfahrern, die hängen sich immer draußen an die Züge und oben drauf. Ich weiß nicht, ob das Indonesien ist. Und da hängen die jetzt Steinkugeln auf, damit die Schwarzfahrer halt auf die Finger kriegen. Naja, wie auch immer, ja, ob auf die Finger oder gegen die Rübe. Warte mal, und zwar Indonesien, Betonkugeln waren das. Die werden auf den Strecken. Genau, Betonkugeln natürlich gegen Zugsurfer. Ja, hier, guck, so eine Dinger werden da aufgehangen. Ja. Und also die hängen dann quasi so als Reihe abbrechen von einer Brücke oder was auch immer runter, dass man wenn man auf dem Zug drauf ist. Ach, oben drauf, ja. Ja, dass es dann Dong macht. Ja, an der Seite machen sie rostige Nägel. Nein, nee. Ja. Morgenstern. Oder Morgensterne, genau. Boing. Ja. Ja, krass. Oben drauf, das habe ich noch nicht gesehen. Na gut, in Deutschland ist das nicht so, ja. Nicht mehr. Seitdem sie tun, natürlich nicht. Musik, ja. Du hast ja auch Musikkontakte gehabt. Ja. Machen die noch Musik? Ja. Ja? Ja. Die machen jetzt. Irgendwas war jetzt. Demnächst wurde ich heute eingeladen zu irgendwas. Ach so? Ja. Konzert? Ja. Echt? Ja. Backstage? Ich spiele viel. Echt? Wo spielen die denn so? Mich in Berlin nicht. Überall? Ja. Hast du einen Backstage-Pass? Nein. Nee? Nein. Das ist schade. Wolltest du da hin? Die spielen jetzt auch Star Wars. Echt? Auf der Gitarre? Nein. Worauf? Auf dem Computer. Ach so, ich dachte, die spielen im Rahmen ihrer Band Star Wars. Die haben ja viele Hobbys. Ach so. Ja. Das waren ja auch die mit den Warhammer-Figuren von eigenem Spielfeld. Verstehe. Ja. Stimmt, da sollte ja auch mal was starten. Ja. Aha, da hast du dich also heute gegen die Musik entschieden. Wieso? Achso, ich dachte, das wäre heute dein Musiktermin. Wann ist es, weiß ich jetzt nicht. Achso. Aber ich glaube, ich kann sowieso nicht. Nee? Je nachdem, wann es ist. Ich bin noch nächste Woche im Urlaub. Ah. Ja. Bevor wir zu deinem Urlaub kommen? Ja, keine Musik. Wir haben Praktikanten bei uns in der Firma. Hm? Also in unserem anderen Standort. Ja. Der hat auch gerade Plattenvertrag unterschrieben. Echt? Ja. Und ich bin an ihm dran, also ich hoffe, dass er uns mal was zur Verfügung stellt, wobei, wenn er jetzt wirklich einen Vertrag mit irgendeinem Label hat, wird es wahrscheinlich, das ist glaube ich kein unabhängiges Label. Ja. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, irgendwas zu spielen im Podcast, weil dann schlägt er die GEMA zu. Ja. Das ist schade, weil das, er hat weißt zur, du auch, was die für Musik spielen? Deine Kumpels da? Na, beide, so, deine. Also der hat nämlich, wollte ich gerade erzählen, bei unserer Weihnachtsfeier ein kleines Privatkonzert gegeben. Und das war so deutscher Hip-Hop, aber musikalisch und ich habe nicht einmal ein F-Wort gehört. Ach so. Außer vielleicht fröhlich und freudig. Ja. Nee, fand ich meinst du es mit den vier cool. Sternchen noch? Ja, stimmt, vielleicht es gibt Sternchen. Worte mit vier Sternen. Ja. Das, was die Frau im Prinzip gerade gesagt hat, die Moderatorin gerade gesagt hat zu ihrem Publikum. Genau, die F-Bombe. Genau. Ja, also meine Leute spielen am 21. April und am 24. März. Wo spielen die? Stückchen. Das mit unten, Fruchtzusatz. Das unten vom Rotwein ist her. Heute schön. Das ist der Korken. Nee, das hat sie abgesetzt. Oh. Ist dir noch gut? Ich weiß ja nicht, warum wir immer diesen 1890 Wein trinken müssen, wenn es doch neuen im Laden gibt. Gut. Ja. Sag mal, ich glaube, der Rotwein ist heute aufs Konzentrat gemacht. Ja? Lass ihn richtig umgerühren. Wann spielen die? Am 24. März. Ja. Und am 21. April. Wo spielen die? Zum Beispiel. Das eine ist Rock gegen Armut. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Mal gucken. Ja, WLAN braucht ein bisschen. Ich weiß ja nicht, sollte man mal ein Kabel legen. Oder dein Handy ist so alt. Warte mal, du musst das eintippen? Was? Muss man nicht sagen, Handy, das ist jetzt wann neue. Ist das Konzert von, wie heißen die eigentlich? Away. Wann ist das Konzert von Away? Das Konzert ist... Deine Stimme, Holger, hört sich an wie die von Siri. Ja, wann ist Blackland Metal Bar. Wo ist das? Lilly Henochstraße eigentlich. Es steht da kein Stadtbezirk. Man, in der Szene redet man doch nur von Stadtbezirken. Keine Ahnung, steht aber Route Plan. Das ist ja das Erste. Soll ich jetzt Route Plan? Haben Sie eine Webseite? Mann, du kannst jetzt Fragen stellen. Ich dachte, du hast nicht vorbereitet. Okay, wenn die eine Webseite haben, bestimmt auch, ja. Dann verlinken wir die. Du solltest doch mal eine bauen. Jetzt habe ich... ich soll für die eine Webseite bauen? Und Kaffee Albrecht spielen die. Wir brauchen von der Assistenz mal bitte einen Kugelschreiber. Brauchst du? Ne. Werf einfach. Oh, das wir haben ja, wir haben ja einen, der fangen kann. So, warte, ich schreibe mal auf, also. Der Running Back, nee, war das der Running Back? Nee, der fangen muss. Der Receiver. Der Running Back beim American Football muss unter Umständen auch fangen, ja. Den Gegenspieler. Machen wir hier Bandlink. Bandlink. Away. Das google ich dann nachher mal. Anders, falsch. Wie anders? A-Strich. A-Minus? Ja, A-Minus. Away. Ja, away. Nicht weg, sondern ein Weg. Ja. Nicht away. Weißt du, was Einwegflasche heißt? Away Bottle. Einweg. One way. Away. Ja. Ja. Wie alles klar. Gelernt. Hammer. Haben die eigentlich auch YouTube-Videos? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube so Handy-Aufnahmen von. Mhm. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, einen YouTube-Kanal haben sie. Müssen wir mal gucken. Ja, nee, ist auch wurscht, weil bei YouTube kommt man eh nicht so gut weg. Warum? Ich habe da auch Erfahrung gemacht. Mit meinem Angelvideo. Ja, ja. Es ist unglaublich. Du versuchst den Leuten was Gutes zu tun. Habe ich mal dein Bild geklaut. Ah, schön. Bei Facebook steht jetzt gleich, ist es wieder soweit. Podcast. Ja. Ja, Holger. Doppelpunkt großes D. Wie viel? Doppelpunkt großes D, was heißt das eigentlich? Ich kann da gar keinen Sinn reinbringen. Nee? Malt's euch auf, dann wisst ihr Bescheid. Okay. Bei YouTube dieses Angelvideo, ne, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ja mal ein Video veröffentlicht, ich weiß gar nicht, wie viel Klicks es mittlerweile hat. Auf jeden Fall. Na, damals waren es, glaube ich, 43.000, ne? Was? War das nicht so viel? Auf jeden Fall, ist ja fast mehr als Julias Haare schneiden Video. Das Problem mit diesem Video ist, ich habe es gemacht, weil ich den Angelkasten eines Freunds gesehen habe. Ja. Und da sind lauter Köder drin und so, ne? Und ich fand es halt super interessant und habe ihn jetzt in diesem Video gefragt, du, was ist denn das? Und habe die von ganz nahen gezeigt, dass man sich die mal angucken kann. Ja. Als Nicht-Angler ist das super interessant, ja? Ja. Und ich dachte, für jeden anderen Nicht-Angler. Vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Und das Ergebnis war, dass Kommentare sind wie, was stellt denn der für doofe Fragen? Und die Sache ist die, wenn einer damit anfängt, dann fühlen sich andere dazu genötigt, ja, da einzustimmen, weil es ist natürlich leichter, sich an eine Meinung dran zu hängen, als eine eigene aufzubauen, ja. Das Video heißt doch irgendwie, welcher Köder für was oder so, ne? Also ja, das trägt schon im Titel, worum es eigentlich geht. Das war jetzt nämlich meine Frage, wie das heißt. Und es ist 46.000 Aufrufe, ja, und 74% finden dieses Video negativ. Scheiße, ja. Tja, hast du irgendwas falsch gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Was, wie heißt denn das Video jetzt nun? Hier, Angeltipps. Welcher Köder für welchen Fisch? Ja. Ja. Ja, und da hat er gesagt, für welchen Fisch die sind. Ich weiß es ja nicht mehr. Na, und in dem Video ist es halt so, dass ich ihn seinen Angelkoffer da auseinandernnehme, jeden einzelnen Köder in die Hand nehme. Mal vor. Ja, ja, mach ich ja. Und mir von ihm erklären lasse. Nee, das ist doch ich weiß, wer der Angler ist. Genau, und er erklärt das mit der Leine auch alles, also wirklich Details, die man so als Nicht-Angler eigentlich gern wissen würde. Ja, warte. Das Problem ist, ich sehe sowieso nicht, wo er gelandet ist. So. Ich filme jetzt so lange, bis du was hast. Deswegen, genau, da war. Da ist ja schon Haken drin, sich jetzt erst. Die sind ja mal so extrem scharf. Also super Nahaufnahmen von den Teilen, ja, also. In HD. Was fängt man damit? Nee, HD nicht. Das gleiche. Ist auch das gleiche Prinzip, da kommt wieder so ein Gummi, so ein Kopf vorne ran. Der Kopf ist das Gewicht, ne? Der Kopf ist das Gewicht und je nach Strömung und Wetterlage und so weiter machst du halt die Kopfgröße unterschiedlich. Ja, also, ne, wirklich erklärt für jemanden, der wie ich keine Ahnung vom Angeln hat, ne? Und die Leute, die, ja, ich verstehe es. Also in dem Video habe ich jetzt auch nichts zu meckern, weil ich davon nämlich eigentlich auch keine Ahnung habe. Das Problem ist bloß, wenn ich mal was im Internet suche und jetzt sich auch so eine Düdel, die irgend so einen Quatsch mal reinschreiben, ja, oder wenn manchmal jetzt im Videospiel immer Kloppereien, nein, das ist besser, nein, das ist besser, da hin und her, also da habe ich auch immer keinen Bock, weil den weiterzulesen, weil sich alle immer nur irgendwie bekloppen, anstatt irgendwie mal einen sinnvollen, ja, Beitrag zu liefern. Die Kommentare. Mein Problem ist bloß, lahm, was für ein Dreck, Fremdschämen. Ich hätte es nicht ins Netz gestellt. Ihr labert viel zu viel und könnt nicht angeln. Weißt du, so eine Dinger, ey, weißt du, so total hirnrissig. Ja, genau, das ist, Und wenn ich mir angucke, Baujahr 70, wenn's was für eine ist. Granate, völlig kompetenzfrei, wenn man sich das Video anguckt, gebe ich klar deutlich zu erkennen, dass ich keine Ahnung habe und dass es mich interessiert. Ja. Hier, wie heißt denn der Fuzzi? Scala 1970. Genau, wir machen Scala. Jetzt. Ach, das ist hier, der Herr Scala 1970, der scheint sich mit Fischen auszukennen. Zumindest weiß er, wie Scala geschrieben wird. dann soll er mir doch mal ein besseres Video machen. Nee, soll mal, also, da könnte ich mich echt drüber aufregen. Weißt du? Scheiß Rolle, scheiß Route, schreibt einer, ja. sehr guter Beitrag zu diesem. Was kommen wir? Wir zählen jetzt hier alle auf, wir bashen euch jetzt alle weg. Nee, brauchen wir nicht. Doch, machen wir. Ja, nee, aber wisst ihr, was ich denn nicht verstehe? Ja. Wenn das Video schon so kacke ist, wie sie meinen, dann schreibe ich dann immer so einen Kommentar. Ja, aber zum, anscheinend. Mache ich einen Plus oder Minus? Das, ne, ist ja, genau, das haben ja, also 15 Leuten gefällt es tatsächlich, ja. Und 42 Leute, und da möchte ich mal meinen, das sind die 42, die kommentiert haben, finden es halt scheiße. Ja, kann ich nicht aber nachvollziehen. Aber 46.344 Leute haben sich das Ding angeguckt. Ja. Und dann steht da, ne, dann steht da, 74% finden es blöd, was natürlich Quatsch ist, weil von den 46.000 hat ja gerade mal 1% eine Wertung abgegeben, ne. Ja, wie auch immer. Dann gucken wir mal ganz schnell, wenn wir schon mal dabei sind, Julias Haare schneiden Video, wie viel Klicks es hat. 46.000 Klicks, ey. Also ich gebe dann zum Beispiel keinen Kommentar, weil ich es so schlecht finde. Weil sich für mich die Zeit nicht gelohnt, dann stecke ich da nicht noch mehr Zeit rein. So. Ja, jetzt schon viele Julias hier. 62.550 Klicks hat Julias Video. Mist, harte Konkurrenz. Echt, Tatsache. Ja, 25 ja Sekunden, so. Aber es hat gereicht für 62.550 Klicks. Ja. Naja. Oh, wir haben aber Konkurrenz hier mit 71.000. Naja, was soll's. Genau. Also was würde ich ja nicht ins Internet stellen. Ah, jetzt, wenn ich jetzt sage, was Julia beim Haareschneiden anhat, dann werden die Leute, dann haben wir nächste Woche schon 10.000 Klicks. Mehr. Nein. Nämlich nichts. Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts. So, jetzt haben wir die 10.000 sicher. Wie Erotik-Podcast. Wir gucken nächste Woche wieder rein und sagen euch, wie sich die Klicks erhöht haben. Ja, gut. Jetzt habe ich über YouTube. Zu finden auf youtube.com/selfmedia. Jetzt habe ich über YouTube mal abgekotzt. ja. Ja, finde ich immer ein bisschen schade. Also die Leute, die halt Sachen im Internet konsumieren und die toll finden, die sind nicht so gewillt. Aber da muss man sich so einen Scheiß angucken wie mit Peep the fuck up. Wie vorhin. Ja, sowas kommt an. Mit sowas kann ich. Wie viel? jetzt geht's los, als wir das wissen. Nee, ich wollte jetzt gerade mal gucken, das Haareschneiden-Video. Ach, das findet keiner irgendwie. Siehst du, 62.000 Leute, die es angeklickt haben, aber keiner hat es irgendwie gefunden. Ja. Ja. Ja, wie, die haben sie geguckt, angeklickt, aber nicht gefunden? Nee, nicht gut oder schlecht gefunden. Ja. Ich dachte, du guckst jetzt, wie viel dieses andere Video da hat. Welches an? Mit der Troller, mit der Moderatorin. Ach so. Ja, sowas läuft. Was gucke ich mir eigentlich jetzt an? Ja, sowas läuft aber. Guck mir dann so Flugshows an oder so. Wie Flugshows? Von irgendwelchen Flugzeugen. Wie interessant. Ja. Zum Beispiel. Ja. YouTube ist ja auch das neue Fernsehen, ne? Ja, also in diesem Land nicht verfügbar. Ja, kommt aber jetzt gibt's irgendwie, ich habe gesehen, Add-ons für Browser, Firefox und so. Mhm. Na, letztendlich brauchst du denn nur. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, über einen Proxy gehen. Und soll das nicht erlaubt sein? Ja, beim Proxy würde ich auch aufpassen, weil du weißt nicht, was auf dem Proxy drauf ist. Ja. Ne, der kann ja natürlich auch zurückschießen. Ja. Nee, aber ja. Aber der Bundestrojaner, wenn man den drauf hat, müsste einen eigentlich davor warnen, oder? Nee, jetzt haben wir den nicht drauf. Jetzt durch dieses dns-ok.de. Genau, also wenn ihr den neuen Bundestrojaner noch nicht habt, dann geht einfach mal auf www.dns.ok. dns-ok.de natürlich, ja. Ja. Da wird er nämlich dann im Hintergrund, ohne dass ihr es merkt, installiert. Wollte ich gerade sagen. Nein, man munkelt, ja. Also dieses dns-ok.de ist ja eigentlich dafür da. Es gab irgendwie mal einen Trojaner, der halt den dafür gesorgt hat, dass wenn man auf bestimmte Seiten geht, nicht auf die kommt, wo man hin will, sondern nur auf vorgetäuschte Seiten. Also ein Trojaner, halt ein böser Trojaner. Haben die sich aber Arbeit gemacht, oder? Die Seiten nachbauen und so? Ja, aber natürlich. Weil funktionieren tut es ja dann im Prinzip so, du gibst ein www.meinebank.de, ne? Ja. Und normalerweise wird dieser Adresseintrag an einen DNS-Server geschickt. An eine Hostnummer. Ich vereinfache das mal ganz doll, ja. Und wird umgewandelt in eine IP-Adresse. Ja. Und die IP-Adresse ist quasi die Adresse eines Computers im Internet, wo die Webseite drauf liegt. Und wenn man quasi dazwischen geht und seinen eigenen DNS dazwischen hängt, dann würde bei meinebank.de könnte man auf seinen eigenen Server das weiterleiten. Genau. Da baut man jetzt einfach die Bankseite nach, was schnell gemacht ist. Ach, kick an. Das geht ja ratzfatz. Kennt sich aus, ja. Täuscht die Eingabemaske vor, ne? Und kannst du halt Daten abfangen. Kann ich das nicht leichter machen? Ich habe mal im Kostiker gehört, wie willst gehört, dass die einfach eine Schablone vor die Seite setzen. Ja, aber wie willst du diese, du kannst ja nur was davor setzen, wenn du dazwischen kommst irgendwie. Ja, aber dann bräuchte die Seite nicht nachbauen, oder? Ich habe mal irgendwie gelesen, dass sie, wenn du meinebank.de gehst und dann dich da irgendwo einloggst, dass das alles genauso aussieht, weil der auch die Originalseite ist, aber das Eingabefeld, wo du dann hinschickst, seine Anfrage, dass das woanders ist. Ja, sowas geht sicherlich auch. Ja. Aber, es ist schon, also das ist von daher so sicher, weil technisch greift da niemand ein. Das heißt, wenn du eine Software hättest, die sowas ermitteln könnte, dass eine Schablone drüber liegt oder irgendwas, dann würde die anschlagen. Aber bei so einer Geschichte, wenn du quasi die Adresse verbiegst, da würde nie einer merken, dass es nicht stimmt. Ja. Keine Software, weil du eine ganz saubere Seite lieferst und alles halt technisch einwandfrei hinhaut. Gibt es da nicht auch immer dieses S vor diesem HTTP für Sicherheit? Oder? Genau, aber auch so ein Zertifikat könnte man ja kaufen und auf dem falschen Server spielen. Ne? Ja. Ja. Das HTTPS ist ja nur, dass die Verbindung, die Daten verschlüsselt übermittelt werden. Ne? Ja. Ja, ich kümmere mich damit nicht aus. Ja, ne, wie auch immer. Und dieses dns-ok.de, das prüft halt, ob euer DNS-Eintrag verbogen wird. Ne? Und Und wenn jetzt munkelt man, wenn das nicht seid, dann könnt ihr ab März nicht mehr surfen. Mit Internet surfen. Aber weil das FBI doch die Server abschaltet. Ach so, sollen sie das sofort machen? Ja, verstehe ich. Sollen sie das sofort machen? Ja. Ja, nee, und die Sache ist halt die, kommst du denn überhaupt noch auf die Seite, ja, ne? Ja, auf die kommst du auf jeden Fall, weil die auf meinem Server liegt. Also die Adresse führt ja auf irgendeinen Server. Wie die das genau prüfen, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Nee, aber na, durch den Bundestrojaner, denke ich. Nee, und jetzt munkelt man, da diese Aktion ja so wirklich im Radio und Fernsehen und allem übertragen wurde, ne, und extrem verbreitet wurde, bei keinem anderen Trojaner macht man sich so einen Aufwand, ja, ne, zumal wohl ich irgendwie diese ganzen Bot-Computern, ne? Ja, also es gibt so eine Trojaner hier tagtäglich und den macht man auf einmal so groß an die Glocke hängen, ne? Und das kam einigen Leuten halt ein bisschen komisch vor, weil du halt auch auf eine Webseite geschickt wirst, ne? Dass man halt vermutet hat. Was war das? Sicherheitsinstitut für Internetsicherheit? Ich weiß nicht, wir gehörten. Und das Kriminalamt und die Telekom hängt da mit drin. Echt? Wir können ja mal gucken, wem dns-ok.de gehört. Das findet man ganz schnell raus, wenn ihr wissen wollt, wem eine Domain gehört. Oben die drei. Ja, was da drin steht, da kann ja drin stehen, was will. Da gibt's da einen denik.de. Wir überprüfen jetzt mal live in der Sendung, wem dns-ok.de gehört. Und wenn wir hier irgendwas investigatives... Jetzt fängst du dir was ein, warte, ich schalte erstmal den WLAN ab. Nee. Wenn wir hier irgendwas aufdecken, dann wart ihr live dabei. Genau. So, aber ich gehe jetzt nicht in den Knast. Also ich war dagegen. Ihr geht auf denik.de, das wird geschrieben denik.de. Das ist die Vergabestelle für Domains. Und da gibt man dann in das Feld rechts oben dns-ok ein. De braucht man nicht eingeben, weil das tut's automatisch. Anfrage starten. So, Nutzungsbedingungen akzeptieren. Jetzt litzen die auf. So, jetzt muss ich ja noch eine Lösung eingeben, damit ich mich als Mensch verifiziere. Das kann ich gar nicht lesen. Ich kann das auch nicht lesen. Also hier sind immer so komische Sachen, die man dann abtippen soll. Ja. Da habe ich auch öfter mal Probleme mit. Muss man auch die großen Kleinschreibungen machen? Das frage ich mich auch immer. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war keine Zahl, sondern ein Buchstabe. Ich habe mich schon vertan. So, Versuch Nummer 2, die zweite Lösung. Viermal Sternchen. Reihenfolge sagen wir nicht. H, T, 5, E. Achso, die wird immer neu generiert. Genau. Reden. So, also, die Domain ist, der Domaininhaber ist die Deutsche Telekom. Aha. Hier steht dann auch der administrative Ansprechpartner bei der Deutschen Telekom. Das ist der Holger. Ja. Okay, also, die gehört der Telekom, die Domain. Genau, und wenn ihr drauf geht, man munkelt, dass ihr dann den Bundestrojaner installiert bekommt, weil es schon komisch ist, dass das so weit gestreut wird in der Republik, diese Information. Und dann geht ihr noch auf ship.de und ladet euch den Anti-Bundestrojaner. Genau. Was macht der Bundestrojaner? Der schickt dir bestimmt irgendwas heimlich rein. Na, der Bundestrojaner ist ja, wie der Name schon sagt, ein Trojaner. Ja. Die Sache, der schickt dir heimlich was rein. Nee, was soll denn der machen? Na, bestimmt ausspionieren. Genau, der spioniert dich aus. Und, der guckt, ob ihr euch das Sido-Video anguckt. Genau. Der schaut, was ihr euch bei YouTube alles so anschaut. Ja. Na, geht ja nicht mehr. An diesem Land ist nicht verfügbar. Weißt du doch. Also hier habe ich gerade was gelesen, der Bundestrojaner funktioniert nur bei technisch unbegabten Terroristen. Was? Ja, könnt ihr bei Wikipedia mal schauen, da sind Informationen zum Bundestrojaner. Im Prinzip geht es darum, dass euer Rechner aus der Ferne durchsucht werden kann. Überwacht. Und der Trojaner, der Name Trojaner sagt es ja schon, das Ding wird euch eingeschleust, ohne dass ihr das wirklich wisst. Da sollen sie einfach jetzt Diskette verteilen und sollen sagen, so Jungs, hier ist eine Diskette. Spielt euch das mal rauf auf euren Rechner. Ja. Aber ich bezweifle, dass man bei dns-ok.de den Bundestrojaner installiert bekommt. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit so einem Schnickschnack nicht aus. Ja. Du hättest das mitgekriegt. Nö, ich war einfach so drauf. Wir können ja gleich nochmal drauf gehen. So. Weißt du, da erscheint ja gleich das grüne Fenster als fertig, ne? Genau. So, dns-ok.de. Wollen Sie die Software wirklich installieren? Das kommt ja noch nicht mal. Ja. Bitte geben Sie einen Pfad an für die Bundestrojaner-Exe. Ihr System ist nicht vom Trojaner-DNS-Changer betroffen. Ja, okay, also wir sind sauber. Da siehst du, da steht's halt bei. Achso, ja. Bereitgestellt durch den das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben sich damit reingeschmuggelt. Ja klar, Avira, kostenlose Virensoftware stellen die ja zur Verfügung. Die waren letztens noch nicht. Die muss man ja mit ins Boot holen, weil damit Avira den Bundestrojaner nicht als Virus erkennt. Was ist mit Kaspersky? Die sind bestimmt auch im Boot, oder nicht? Na, dann werden sie doch da draufstehen. Oh, for more information on this topic, please visit the FBI website. Oh, willkommen im Knast. Ja, oh, jetzt sind wir drin. FBI.gov. Oh, oh. Er installiert gerade im Hintergrund. ob der Bundestrojaner auch Mac-kompatibel ist? Läuft er unter iOS? Weiß ich nicht. Soll ich mal im App Store gucken? Ja, stimmt, der Bundestrojaner. Unter der Gerät. Nee. Was, der Gerät? Der Gerät. Weiß ich nicht, war irgendwas mit Stefan Raab, der Gerät. Nee, aber vielleicht ist er wirklich im App Store. Weißt du, du kriegst ja keine Software so auf die iOS-Geräte ohne Probleme. Du musst sie alle über den App Store machen. Weiß ich nicht. Das heißt, der Bundestrojaner wird auch im App Store angeboten. Für 99 Cent. Ja, hoffentlich ist er kostenlos. Im Angebot. Vielleicht sind sie ja clever und machen ihn kostenlos. Ja. Deal of the Week. Genau, Bundestrojaner, Deal of the Week. 79 Cent, die ganze Woche. Ja. Also die FBI-Webseite scheint ein bisschen überfordert zu sein, dann gucken wir uns die halt nicht. Ach, natürlich, die wurden ja auch gehackt jetzt von Anonymous. Nee, wie heißen die? Anonymous, genau. Waren die das? Bestimmt, die hacken noch jeden. Ja, was gab's denn da noch für Truppen? Also mir sind nur die bekannt als so ganz große. Nee, da gab's noch andere. Echt? Gibt's noch andere? Ich glaube, das waren die anderen. Die haben jetzt wirklich das FBI und so gehackt. Echt? Ja. Verdammt. Aus Rache, weil die diese Megalot da irgendwie... Ah, ja genau. Das Mega heute. Mega Upload. Heute oder gestern war es in die Nachricht. Genau. Kennst du den Kimball, der da in dem Zusammenhang festgenommen worden sein sollte? Nein. Kim Schmitz? Nein. Bekannt aus, ich glaube, Ende der 90er, so ein selbsternannter Internet-Hacker. Immer ziemlich protzig drauf gewesen. Kenn ich nicht. Der Typ hat einen fetten Mercedes gefahren, einen schwarzen, so Hightech-mäßig ausgestattet. Hm. Und von der Körperfülle her hat er vorne die beiden Plätze belegt. Ach so. Hoffentlich, ich glaube, den habe ich aber doch schon mal gesehen. Hoffentlich hackt der jetzt nicht unseren Blog. Kim war nicht so gemeint. Kim, ist das nicht ein Mädchenname? Vielleicht kein Frosch. Kim Schmitz. Kimbel. Genau, Kim, komm doch mal rüber, wechsel doch mal die Festplatte von meinem neuen Mac. Das kann der bestimmt. Kim Schmitz, Anne, die machen Baujahr ja 74. Deutscher Unternehmer. Der macht ja Software, ne? Keine Hardware. Ich weiß gar nicht, ob er selber. Es gibt ja auch Hacker, die gar nicht selber hacken, sagt man. Ja, das ist. Lassen die Bots machen. Das ist Kim Schmitz. Hat ja richtig fleischige Sicht. Ja. Na, komm doch mal rum. Lass doch mal was essen zusammen. Ja, genau. Also, wenn ihr jetzt euch wundert, warum ihr keine Filme mehr bei megaupload.de runterladen könnt, das FBI ist schuld. Ja, die haben es so gemacht. Die haben dich gemacht. Ja. Ist ja genauso wie mit Kino.to. Kino.to. Gibt's ja auch nicht mehr. Also, ja, wo Kinox.to. Wo guckt man jetzt Filme? Na, Kinox.to. Ach so. Ich habe übrigens mal gehört, das soll ja angeblich in der echten Welt, ja, so eine Häuser geben, wo man reingeht und wo die dann die Filme aus dem Internet runterladen und auf großer Leinwand zeigen. Ja. Hm? Die heißen dann auch so wie die Kino.to-Webseite Kino. Hm? Ach so. Und die Leute bezahlen also dafür. Und so, ne? Ja, die Leute bezahlen sogar Geld dafür. Ja. Würde ich doch nicht für einen CI. CI, genau. Ich würde doch nicht für einen heruntergeladenen Film aus dem Internet. Ja, vor allem wenn dann hier so im Kino. Ja. Stimmt, die falsche Filmrolle eigentlich. Ja. Warst du schon mal im Kino? Natürlich. In welchem? Nee, überhaupt so. Ja. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, in sowas hinzugehen. Nicht? Wie lange gibt's das schon, so im Kino? Das gibt's schon ein bisschen länger. Da sitzt man dann mit ganz vielen Leuten. Ja. Überlegt man auch mit Fremden. Wäre als würde ich... Und dann hört man den Nachbarn mal... Über einen Chat irgendwie Leute in irgendwelchen sozialen Plattformen ansprechen und sagen, wollt ihr nicht zu mir kommen, dann was gucken wir uns bei mir. Chat? Ein Chat. Wo man mit Leuten redet. Ich kenne mich da nicht so aus. Nee? Nee. Wo redest denn du mit Leuten? Ich? Über Telefon und Rauchzeichen. Ja. Wollte ich mal ein... Wie heißt denn das Ding? Bei Star Wars. Ein Hologramm, keine Ahnung. Bei Hologrammen wundere ich mich übrigens, dass die noch nicht wirklich existieren. Nicht? Ja. Ja. Jetzt haben sie doch die ersten unsichtbaren Teilchen gemacht. Teile unsichtbar. Echt? Irgendwie. Ja. Was könnte das zur Folge haben? Meinst du, man kann mal... Unsichtbare Soldaten. Meinst du, Frau Merkel hängt bei dir an einer Decke. Ey, dann können sie den Bundestrojaner wieder deinstallieren auf allen Rechnern und dann schicken sie einfach jemanden vorbei, der dann genau hinter einem steht beim Server. Und wir schaffen Arbeitsplätze. Genau. Ja. Meinst du wirklich, dass es möglich ist, Zeugs unsichtbar zu machen? Haben sie ja jetzt immer. Also bei den Hologrammen, muss ich sagen, bin ich wirklich enttäuscht. Also man hätte damals nie ans iPad vielleicht gedacht, ne? Oder an irgendwelche Geräte, dass man die mit Hand bedient. Ja. Und aber Hologramme hat man ja schon seit, weiß der Teufel, wann man da schon irgendwie in Filmen was von sieht, aber es wurde noch nie umgesetzt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Oder gibt es vielleicht Hologramme, die wir gar nicht kennen? Was, guck doch mal. Was erzählst du uns nebenbei? Was erzähle ich? Ja, den Urlaub. Was, mein Urlaub? Was für ein Urlaub? Du hast erzählt, du bist in Urlaub. Ja, ich gehe in Urlaub. Wo geht's hin? Nach Ägypten. Ja. Ach, du fliegst mit? Ja. Magst du meinen Mac entgegennehmen? Von mir aus, wenn du den her schicken kannst. Kannst du ja schon mal eine größere Festplatte reinmachen. Aber ganz lassen. Was ist das denn? Lebt es? Unter Holographie fasst man Verfahren zusammen, die den Wellencharakter des Lichts ausnutzen. Also das ist jetzt nicht, wie wir es aus Star Wars kennen, wo man so durchfassen kann, sondern das geht hier um diese holographischen Bilder, diese Hologramme, die auf Artikeln immer zum Schutz sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die man wie so auf unserem Ausweis. Ne? Genau. Braucht ihr nur mal euren Laptop umdrehen, da müsste hinten auch ein Hologramm sein. Euer Sicherheitssiegel, falls ihr euer genau nicht schon geöffnet habt. Obwohl hier ist... Achso, es gibt Hologramme auch als Rekonstruktion und das sind scheinbar so eine Hologramme, wie man sie aus Star Wars Filmen kennt. Ja. Ja. Oh Gott, ist das ein langer Artikel. Also, Moment, ich lese mal von vorne vor. Nee, müsst ihr euch, wenn ihr euch für Hologramme interessiert, einfach mal selber. Das ist zu Ende. Ja, das ist zu Ende. Boah. Einfach mal selber durchlesen. Falls es euch interessiert. Genau. Das ist ja krass. Und hier steht es auch, Echtheitszertifikate werden für Hologramme benutzt. Und Medizin. Ach ja, weil ich hier lese Gesichtsprofilvermessung. Kennst du diese Anbieter, die, das sind keine Hologramme, sondern die lasern in Glasblöcke 3D-Sachen rein? Kennst du die? Hm. Da, ja, kennst du? Ja. Da kann man doch hingehen und dann machen die ein Foto von deinem Kopf Ja. Und zwar mit so einem Verfahren, dass die Striche ins Gesicht projiziert werden, was zur Folge hat, dass... Längenmessung oder was? Nee, dadurch sind ja Wellenlinien entstehen, ja, also der gerade Strich, der auf dein Gesicht projiziert wird, der wird ja dann durch deine Kopfform verändert. Ja. Und dieses Raster lösen die dann quasi rückwärts auf und haben können dadurch ein 3D-Bild von dir wiederherstellen. Und machen das auch mit deinen Spielfiguren hier. Ach so, ja. Mit Sicherheit, ja. Diese, du meinst so diese Football-Figuren zum Beispiel. Ja. Oder Spider-Man. Ja. Nee, und die Dinger, ne, kannst du dann, ich weiß gar nicht, was das kostet, kann man dann in so einen Glasblock von sich machen lassen. Geht da muss man auch schon ziemlich selbstverliebt sein, oder? Na, wieso, als Geschenk für Freunde? Hey, hier, könntest du mir eine Fratze in den Schrank stellen. Lux oder so hießen die, glaube ich. Nee, finde ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, genau, fand ich auch eine ganz coole Sache, was heutzutage möglich ist. Quasi ein 3D-Foto von dir. Ja, findest du nicht so toll? Nein. Ja, ne, aber... Höchstens vielleicht so, naja, nee, auch das nicht. Ich glaube doch damals dieser, boah, gibt's immer noch diese Köpfe, wo du deine Kopfhörer dann herrupft. Ja. Ja, nee, so ist das ja letztendlich nicht. Also, die machen keinen, erstellen keinen Glaskörper, sondern du hast dann diesen Block und es ist reingefräst. Ja. Naja, also, schon du kommst klar. Ja auch nicht ran, ne? Da gibt's doch, du, dass man 3D-Masken von sich anlegen lassen kann. Kennst du das? Auch nicht. Auch nicht? Ich brauch sowas nicht. Nee, das finde ich nämlich eine ganz coole. Und falls ich einen Pickel kriege, setze ich mir die Maske auf. 3D-Masken. ich hatte das irgendwo mal ja, du hast immer so viel gepostet. Eigentlich. Guck doch auf deinem Blog. Nee, da habe ich es ja nicht veröffentlicht. Aber da werdet ihr auf jeden Fall... Ich habe schon wieder meinen Namen vergessen. Wie dein Name? Deiner war Erwirt. Ach, hör auf, ich weiß es nicht mehr. Ah, du solltest mich jetzt die ganze Zeit mit meinem... Du hast ein Foto von. Ich gehe jetzt mal in ein altes Webprojekt. Ach, hey. Und hey, da passiert ja sogar noch was. Da passiert manchmal was. Und suche nach 3D. Und dann landen wir... Du hast übrigens von dieser alten Dingens noch Spiel-Podcasts. Ja, ja, ich habe noch Material, das stimmt. Immer noch. Immer noch. Hier ist es nicht... Und du hast das immer noch nicht hochgeladen. Ja. In der langen Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Webfundstücke. Mann, da gibt es ja keine Weihnachtsgeschenke. Ja, sowieso nicht. Auch nicht. Ja. Wir spielen Cis-Krieger. Was spielt ihr? Cis-Krieger? Ja. Was ist das? Cis? Ist das Star Wars? Star Wars. Es gibt die Jedis und es gibt die Cis, die Bösen. Ja. Oder mit Hörnchen. Was steht da noch auf deinem Zettel? Nicht weiter. Wie, nix weiter? Ich dachte... Irgendwas mit Bohlen. Ich dachte, du redest heute langsam. Warum schon bei einer Stunde? Was guckt ihr denn hier? Darf ich das vorlesen? Fußboden? Fußbodenbelag? Was sind Faltsucht? Hatte ich... guck ich gleich mal. Ja. Ah. Urlaub, so schönes Wetter werden auf jeden Fall. Ja, meine Schwester Ägypten. Hat nachgeguckt, so. Wie ist die Hauptstadt von Ägypten? Kairo. Hatte ich, kannst vielleicht zu deinem Wetter kommen, hatte ich neulich was sehr Witziges im Radio gehört. Ich habe es gefunden übrigens. That'sMyFace.com. Ja, habe ich bei Sustis im Radio gehört. Und zwar war gesucht eine Stadt in Deutschland, in der irgendwo irgendwie ein Geschenk steht. Ja. Und da wurden halt immer so Hinweise zu dieser Stadt über die Radiosendung hinweg rausgegeben. Ja. Und immer wieder der Hinweis, dass es sich um eine Stadt in Deutschland handelt, ja. Hm. Und die Anruferin sagte, ich glaube, es ist Kairo. Ja. Ach. Aber schön, dass du weißt, dass Kairo die Hauptstadt von Ägypten ist. Nee, ich vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren. Ja. Das Wetter, wie soll das Wetter sein? Meine Schwester hat nachgeguckt, die Vorschau sagt 25 Grad und sonnig, glaube ich. Sonnig weiß ich jetzt nicht, aber... Naja, in Ägypten. So 25 Grad ungefähr. Warst du schon mal in Ägypten? Nein. Ich würde mir ja gerne die Pyramiden angucken, aber da bräuchte ich den ganzen Tag für. Für die Pyramiden an sich ja. Nicht? Ja, nicht. Um dahin zu kommen wahrscheinlich, ja. Also ich war auch da gewesen, habe mir die Pyramiden angeguckt und wenn ihr da hingeht, gebe ich euch gleich den Tipp, lasst euch nicht entführen. Mich hat man versucht, mit einem Kamel zu entführen. Und zwar war damals... Nicht blond. Nee, der Trick war damals gewesen, die wollen halt da Geld verdienen, ne? Natürlich. Da sind ganz viele Kameltreiber stehen so um die... Überall, wo Touristen sind, hast du halt auch Leute, die einem versuchen, mal zu verkaufen, ne? Und die Araber, muss man auch dazu sagen, ohne dass das abfällig klingt, aber die sind schon ein bisschen aufdringlich. Ja. Oder zumindest war es damals bei mir so und ich habe den Eindruck gewonnen. Aber auf jeden ist Fall, das nicht überall so, in so südliche Länder und so? Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass sie ankamen dann, einer so ein Kameltyp mit einem Kamel und fing an, ob ich mich mal raufsetzen will. Ich sage, nee, kein Interesse, ich wollte mir die Pyramide angucken. Und der wich mir halt einfach nicht von der Seite und sagt, hey, nur mal kurz raufsetzen, nur mal kurz raufsetzen. Der Kamel setzte sich hin. Ich sage, nein, danke. Ne? Und du versuchst dann da auch zu entweichen, aber die lassen dich halt echt nicht in Ruhe. Ja. Und dann dachte ich, okay, ey, jetzt setze ich mich auf dieses blöde Kamel, damit der endlich ruhig ist. Ne? Setz mich auf das Kamel in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Und auf einmal steht das Kamel auf und er tappelt los, ne? Ja. Und dann sagte ich, hey, Moment, ich will wieder zurück. Und dann sagt er, wollte er Geld von mir haben? Ich weiß nicht mehr, wie viel. Und ich sage, nee, ich zahle hier nichts, ich bringe mich wieder zurück. Und dann ist er immer weiter mit dem Kamel Richtung, so, an der Seite, an der Pyramide war so eine Ecke, wo so die im Schatten halt standen mit den ganzen Kamelen, die ganzen Typen. Ja. Und halt da in die Richtung, ne? Immer mehr mich dann halt quasi von dem, aus dem Touristenfokus rausgezogen. Ja. Und, hat gesagt, er möchte Geld von mir haben, sonst lässt er mich halt nicht zurück. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, okay, Touristenpolizei, steht ja auch ganz viel rum, ne? Und wo ich halt, meine Mutter kam in dem Augen, ja, Touristenpolizei ist da viel. Cool. Also ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist. Ne? Ja. Und meine Mutter kam dann gleich angeschossen, ne? Und als ich dann Touristenpolizei erwähnte, ja, und wahrscheinlich auch meine Mutter, er meine Mutter gesehen hat, hat er sich gedacht, bevor ich mich hier mit einer Löwin anlege, ne, und hat mich dann zähneknirschen von dem Kamel gelassen. Ja. Ja, und Bekannte, die haben sofort bezahlt, als der gesagt hat, also die sind parallel, habe ich das gesehen, so im Augenwinkel, dass die halt auch auf so ein Kamel gelockt wurden. Ne. Ja. Ja, die haben bezahlt. Ja, so verdienen die halt ihr Geld. Und dann kam halt immer... Das Kamel kommt mit mir hoch. Bestimmt, die Kamele sind kräftig. Und, dann liefen da halt auch so Typen rum, die dann immer, Mensch, Maya, weißt du, wenn die mitgekriegt haben, welche Nationalität die hat, du hast, dann fangen die halt, also die sprechen halt scheinbar auch jede Sprache. Ja. Also, ich glaube, der beste Tipp ist, wenn sie nicht wissen, wie sie mit dir kommunizieren können, denke ich, lassen sie euch auch in Ruhe. Ja. Ja. Und dann ist auch immer wichtig, in den arabischen Ländern ist mir das aufgefallen, dass die, ist Arabisch, das Land, kann man das sagen, dass da Araber in Ägypten sind? Weil es ist ja nicht Arabien. Nee, aber. Auf jeden Fall in der Ecke, so Tunesien, Ägypten. Moslems. Nee, ist das auch richtig? Ich weiß es nicht. Nee, ist ja auch real. Auf jeden Fall die da unten. Ja, die dort leben, die sind halt auch so ein Volk von Händlern. Und, ja. Es scheint da so zu sein, dass wenn du dich für ein Produkt interessierst, was sie verkaufen. Das nie, nicht mein Lokal. Erstmal das, aber sobald du anfängst mit denen zu handeln, gehen die auch davon aus, dass da ein Geschäft zustande kommt. Und die sind unheimlich beleidigt, wenn da nichts passiert, ne? Also ich hatte, Hast du ein Beispiel? Wie? Also. Hast du das passiert? Also ich, genau, ich hab's beobachtet. Und zwar, also man muss sich darauf einstellen, dass du handeln musst. Ich weiß auch nicht, ob es heute noch so ist, aber ich denke mal, da wird sich nicht viel geändert haben. Also wann den Preis. Oh, das ist über 10, 15 Jahre her. Achso, okay. Nicht. 20 Jahre, 15, 20. Bin ich schon so alt, dass das 20 Jahre her sein kann? Ja, naja. Auf jeden Fall. Ja doch, so 15, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass der Preis, den die dir zuerst nennen, das ist nie der Endpreis, in dem das kommt, ne? Ja. Und ich hatte damals, auch Griechenland gehört auch so zu den Ländern, wo das halt so läuft. Ich hatte damals... Ah, die handeln jetzt bestimmt nicht mehr. Glaube ich, auch mal von denen gehört. Doch, die gerade jetzt müssen sie handeln. Ne? Ich glaube, mir hatte das eine auch mal gesagt, dass die halt auch beleidigt sind, wenn man nicht handelt, wenn man sofort den Preis halt... Ja. Und du meinst, sie haben Spaß? Ja, vielleicht ist das eine Temperamentgeschichte, ich weiß nicht. Ja. Ja. Und was früher auch sehr gut gelaufen ist, sind Kugelschreiber. Die waren unheimlich heiß auf Kugelschreiber. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute auch noch so ist. Die haben jetzt eine Pyramiden gefüllt und, damit. Und halt Wasserflaschen, ne? Also wenn du den irgendwie Wasserflaschen, also was ich gesehen habe, ich glaube, das war auch Ägypten, bin ich ganz sicher, dass da Kinder auf der Straße rumrannten und dich gefragt haben, ob du ein Taxi suchst. Und wenn du sagst, ja, dann haben die halt, sind die sofort losgerannt und haben versucht, ein Taxi ranzubekommen für dich. Und dann gibst du denen dafür halt auch eine Kleinigkeit, ne? Und die haben sich auch immer über Kugelschreiber und über Wasserflaschen halt gefreut. Und dann musst du auch aufpassen, dass die Wasserflaschen wirklich noch zu sind. Ne? Nicht, dass sie nur zugeschraubt sind, sondern dass die Wasserflaschen, die du kaufst, auch wirklich die Verschlüsse noch zu sind. Weil hat man auch gehört, dass die wohl einfach Wasserflaschen dann auffüllen und das Wasser in Ägypten soll wohl nicht das sauerste sein. Ja, okay. Ja. Nil ist... Meinst du, es ist ein bisschen sandig? Ich glaube, das sieht man schon. Das ist keine Cola. In der Vitell-Flasche. Sagt man eigentlich Wittel, weil es mit Doppel-T geschrieben wird? Das kann möglich sein. Ja. Und du machst jetzt gerade Musik? Ich mache Musik. Ja, schön, Ägypten. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wenn ihr zu den Pyramiden geht, macht ein paar Fotos. Gehen wir nicht. Ach, gar nicht, ne? Nee. Ich müsste erstmal 5 Stunden hinfahren. Wo seid ihr? Hurghada. Hurghada. Wir waren auch in Hurghada und haben uns wegen Tag unterwegs. Ja, war eine Tagestour, das stimmt. Ja. Vielleicht, warte mal, Hurghada. Meine Luxor sagt, ist vielleicht was? Stunden. Tal der Könige? Was? Also, geh nach Kairo. Das ist vielleicht ein bisschen weit. Ach, was weiß ich. Wo die da überall stehen. Ja, nee, du hast auf jeden Fall, um Hurghada rum ist garantiert auch so, also ägyptischen Kram sieht man da eine Menge. Ja, ja. Okay. Ja, cool. Ja, schön. Wann ist soweit? Donnerstag. Ist jetzt schon? Ja. Mensch. Ja. Donnerstag. Deswegen sag ich ja, krieg ich ja meinen Mac gar nicht. Ja, also wie gesagt, wenn du die Lieferanschrift umstellen kannst. Ja. Nein, ansonsten muss ich nur anschreiben. Hast du niemanden, der fährt deine komplette Familie dahin? Ja. Ja. Donnerstag geht's also nach Ägypten. Gut. Gut zu wissen. Ja, das heißt, es gibt nächste Woche keinen Podcast. Ja. Okay. Das war doch aber auch nicht letzte Woche. Nee, eben. Ihr braucht ja auch ein bisschen Ruhe, dass er den Podcast verdauen kann. Nicht. Ich weiß, ein paar Leute hören ihn noch 3 oder 4 Mal. die konnten nachher schon mitsprechen, als wir diesen Monat Pause hatten. Ich habe die Seite gefunden mit den Gesichtern. Hier, guck mal, die heißt letsmyface.com und sieht man, also da kannst du, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob man da Fotos hinschickt und die machen halt Masken wirklich von, achso, das kenne ich aber auch irgendwie. Ja, hast du bestimmt mal irgendwo gelesen, aber auch aus dem Videospiel. Veröffentlicht habe. Aus dem Videospiel kenne ich das. Ja, und das ist schon echt cool, finde ich. Ne, kannst du, also es sieht schon ziemlich echt aus. Ja. Ja. Und das ist eine Maske, die du quasi auf dein Gesicht dann drauflegen kannst. $100. Ne? Echt, das ist ein Top-Preis. Ne? $100 und höher? Und ab? Ja, ja. Ach so, man muss gar nicht nur $100 dafür bezahlen, man kann auch mehr bezahlen, wenn man... Ja, da gibt's auch noch was echter Haut. Ja, schon cool. Ich glaube, die machen wirklich so mit Silikon oder sowas. Und dann kannst du auch so kleinere machen, so Handtellergroße. Also ich finde, das ist echt eine coole Idee. Ja. Das vielleicht, man muss es ja nicht in Originalgröße haben, vielleicht so als Ersatz fürs Foto. Da habe ich was. Und stellst einen anderen hin, schlanken. Da habe ich neulich noch was anderes gesehen. Da gibt's diese Babypuppen, die wie richtige Babys sind. Wie heißen denn die? Weiß ich nicht. Ich komme nicht drauf. Ich habe es im Videospiel gehabt, da musste ich ein Foto von vorne und von der Seite machen. Ja. Dann hat mich das. Dann war meine Sicht in dem Videospiel. Echt? Dann war ja, das ein Polizist. Das ging ja schon bei SimCity damals. Nicht SimCity, entschuldige. Ich meine die Sims. Die Sims? Ja, da hast du ja auch, konntest du auch dein Foto rauflegen auf das Gesicht und du konntest dann dein Gesicht formen. Also du hast die Figur, dann konntest du. Ja. Was? Reborn heißt die Puppen. Gucken wir gleich mal. Dreh's doch. That's my face. Und das andere ist Reborn. Mal gucken, ob das Ganze ist. E ist daneben. Ja, schreib mal Reborn. Neugeboren? Reborn, Baby. Da konntest du bei den Sims ja dann auch schon sagen, wie weit soll die Nase, wie tief sollen die Augen zurückgelegt sein, wie das Kinn und so. Und da konntest du relativ, wenn du ein bisschen Zeit hattest, relativ realistisch das nachbauen. Ja, und das hier sind The Reborn, das sind diese Puppen. Die sah aber so ein bisschen nach Michael Jackson aus, die in der Mitte. Aber die sehen halt echt wie Originalbabys aus, ne? Ich habe gestern einen Quatsch Comedy Club gesehen, da gab's irgendwas was mit der Jesus. Reborn, verlinkt mal auch. Was ist mit Jesus? Mit Jesus. Da konntest du, also ein Typ kennst, der aussieht wie Jesus. Könntest du ein Foto auf der Seite hochladen. Na toll. Und da waren viele. Gab's auch eine Jesus-Puppe, Barbie. Na toll. Also ein Quatsch. Nein. Ja, was soll ich denn damit, Mensch? Ja, aber überleg mal, stell dir mal, ja, ist schon gruselig, ne? Sieht aus wie ein echtes Baby, legst du irgendwo hin? Also schon ein bisschen. Wo ist denn die andere vor allen Dingen, die da in der Mitte war, in dem Bild? Du hast da auf Bildersuche gemacht, ne? Hast du gemacht, ne? Ich hab da nichts gedrückt, ich hab bloß Reborn eingegeben. Echt, war hier auf. Ach, boah. Ja. aber stell dir mal vor, statt einem Foto Hast du demnächst halt ein Baby in meinem Briefkasten? Baby im Schrank. Nee, danke. Guck mal hier, also ich finde, das sieht echt super realistisch aus. Stehen hier auch Preise. Was haben die gekostet? Das sind Bausätze gewesen, ne? Ja. Da haben wir in den alten Medien einen Fernsehbericht zugesehen. In den alten Medien. Also, genau, ein Bausatz und du musst sie halt dann auch bemalen selber. Ja, ach so, das war selbst angemalt. Und da gibt's halt Mütter, die das halt so zurechtbasteln. Ich glaube, damit zahlst du ein paar hundert Dollar für. Ja. Und die nehmen, glaube ich, meist immer ihre eigenen Babys. Ne? Ja, schon gruselig aus. Ich stell dir mal vor, du hast hier so einen Fünfjährigen als Puppe auf der Couch zu sitzen. Nee, aber das kannst du auch für größere. Das gibt's ja auch tatsächlich für Erwachsene auch, ne? Ja, wissen. Als Frauen, die kannst du dir auch bestellen und dann kannst du dir die auf die Couch setzen. Muss auch vorher aufblasen. Nee, die sind auch aus so einem Material, aus Silikon oder aus irgendwas sind die. Ja. Oh Gott. Ja. Stell mal vor, ey, fährst du in Urlaub mit so einer Puppe, mit so einer unechten Frau. Nimm mich auf den Schoß. Ja. Oh Gott, ey, stell dir das mal vor. Und trägst du so locker unterm Arm. Ja. Ja, die wird ja dann auch so schwer sein wie eine echte. Ach, glaube ich nicht, oder? Ja, weiß nicht. Na, auf jeden Fall quatschst du nicht die ganze Zeit. Was guckst du denn, oder? Ich Todesblicke wieder. Hat dich keiner gemeint. Ja. Nee, aber ist schon komisch irgendwie, ey. Da gibt's doch, das ist doch fast wie... Im Podcast bist du immer nie zu hören. Ja, na, weil wenn wir nur zwei Mikrofone haben, du bist ja schon kaum zu hören. Steckt die Qualität beim letzten Mal aber gut? Das will ich doch zu hören, ich schnief doch mal ins Mikro. Ja. Nee, aber jetzt stell mal vor, kennst du den Film ja, wo sie diesen Toten, wie heißt denn das, immer RR mit Harry, wo sie diesen Toten auch durch die Gegend spazieren tragen? Keine Ahnung. Scream? Nee, der heißt so immer Ärger mit Harry oder irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht? Nee, das ist ja auch Quatsch. Guckst du im Quatsch nicht. Was, wie heißt der? Heißt so, siehst du, das ist kein Quatsch. Der Film wurde wahrscheinlich nur weit vor deinem Geburtsjahr. Meinst du? Immer Ärger mit Harry. Ich weiß es nicht. Eine Komödie von 1955. Das ist schon ein bisschen länger her. Nee, ja, ich nicht. Das sag ich doch. Von was? Der war doch kurz nach dem Krieg, wa? Von Harry, Quatsch, von Harry sag ich, von Dingens hier, von Hitchcock. Das ist ja, glaube ich, wo die mit dem Toten spazieren gehen. Kann man auch machen. Ja. Genau. Ja. Ich habe mir letztens eine tolle Blu-ray schenken lassen. Ja. Vor Weihnachten letztens. Was? Das Ding aus einer anderen Welt. Auch ein bisschen älter, wo wir schon bei so alten Schinken sind. Echt? Und finde ich ja toll, wie gut die Qualität von damals noch ist. Also wenn sie die remastert haben. Ist jetzt nicht der erste ältere Film, den ich habe. Warum hast du dir den gewünscht? Oder hat man dir den einfach so... Ich habe den mal so gesehen und... Das Ding aus einer anderen Welt? Ja. Da empfehle ich euch gleich mal noch einen Link. Und zwar die International Movie Database. imdb.org. Da geben wir jetzt mal ein, das Ding aus einer anderen Welt. Und hast du den Film schon geguckt? Ja. Worum geht's? Um das Ding aus einer anderen Welt. Das ist so eine Forscherstation in der Antarktis. Und lacht man über den Film, wenn man ihn sieht, weil man sich denkt, oh Mann, ey, das hätte man auch realistischer hinbekommen? Hahaha. Na, früher ging es ja nicht so. Nee, also ich finde es qualitativ eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn es jetzt so ein bisschen älter ist. Das Ding aus einer anderen Welt. What a thing. Und weißt du, wen er mir an der Seite anbietet? Da ist er doch, der Erste. Taylor Lautner. Kenne ich nicht. Jacob von Twilight. Oh. Halt dich fest. Der ist so schön. Wir haben hier, ich habe schon so eine Gesichtsmaske, die ich dann immer aufsetze. Und dann sehe ich aus wie Taylor Lautner. Und Julia wird schwach. Ach ja. Oder und dann gehe ich immer in den Küchenschrank, hol mir das große Reibeeisen raus, bind mir das Reibebrett um den Bauch. Schau mal, Julia. Ja, und sage, fühl mal. Das The Thing from Another World ist von 1951. Ach Quatsch. Ja? Echt? Ja. Ach Quatsch. Ja, ne, steht doch hier. Dann stimmt ist das. Ist es der? Nicht. Nein. Der da ist es. Der? Ja. Na, das ist die Blu-ray davon. Ist der in Schwarz-Weiß oder in Farbe? In Farbe. Den können wir nämlich nicht von da sehen. Hä? Sei denn erst nachher. Vielleicht haben wir, ja genau. Na, warum nicht? Wer ja, weiß, was ich den jetzt mache? Das Sixpack von Gillette. Das Sixpack. Ey, Holger hat nackte Männerbilder auf dem. Das Sixpack, wenn ihr es nachmachen wollt, ich beschreibe es euch mal kurz. Ihr nehmt einen Rasierer. Ihr müsst gut behaart sein. Genau. Und rasiert euch einfach. Sixpack auf die Plauze. Sixpack. Wichtig ist, ihr lasst die Haare quasi dastehen, wo normalerweise beim Sixpack Rillen sind. Und wenn ihr wissen wollt, wie ein Sixpack aussieht, dann sagt mir Bescheid, ich schicke euch. Oh, Julia springt auf, sie will es gleich sehen. Ich schicke euch entweder ein Foto von mir oder ihr guckt euch einfach mal im Internet Bilder von Taylor Lautner an. Wer will denn den sehen? Aber warte mal, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ich werde jetzt, ist Julia gerade nicht da, ich werde es wirklich mal machen. Ich werde mir meine Maske auf A4 ausdrucken. Das ist ein Foto von Taylor Lautner. Taylor. Und Julia den toll? Taylor. Schade, dass Taylor kein I-Punkt hat, sonst würde ich ein Herz irgendwie. Egal. Maske. Magst du die? Na, sie fand ihn nicht schlecht, so. Also, jetzt, der ist natürlich auch sehr jung, deswegen. Ich auch. Der ist angeblich Baujahr 92. Was wirklich sehr, sehr jung ist, ja. Aber, ja. Er hat halt, da gibt's übrigens, ach, könnt ihr euch mal anschauen, gut. Eine, haben wir uns heute angeguckt, der Trailer von Scary Movie, ich weiß nicht was. Ich auch nicht. Und zwar den Teil, der den Untertitel Vampire Suck trägt. Ja, da ja. Ist, das ist eine Parodie komplett auf diesen Twilight-Film und ja. Da gibt es ja, glaube ich, auch Bücher von. Was von Twilight? Ja. Ja, da sieht man aber Taylor Lautner noch nicht. Nee, bis ins Gras. Bis ins Gras, genau. Warte mal, von wem ist das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich erinnere mich ein bisschen in die Dunkelheit. Das ist, glaube ich, Switch war das, glaube ich, die das so auf die Schippe genommen haben. Ja, oder die? Ich glaube, ja. Ja, Quatsch. Da kommt der jetzt Sonntag. Was? Der zweite Teil oder so? Ich weiß es nicht. Echt? Wir mussten uns die DVDs angucken. Du musstet. Wer musste? Du musstet. Ja, wir haben im Freundeskreis begeisterte Twilight. Kenn ich die? Sehr. Ja, die kennst du auch. Und da von dem Glatzkopf die Freundin? Unter anderem, ja. Und deswegen haben wir uns halt angeguckt. Ja, war okay und interessant. Und deswegen haben wir den... Ach, warte mal. Hier. Deswegen haben wir uns den halt mit angeschaut. Mhm. Ja. Und ja, war okay gewesen. Also war in Ordnung. War gut gewesen. Ja. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, okay, ich muss von meinen 70 Kilo sofort runter, damit du auch so aussiehst. Ja? Dann lauf mal ein paar Runden. Ich glaube, vom Laufen kriegt man die Bauchmuskeln nicht. Die musst du dir rasieren. Die musst du dir dann rasieren. Das ist auch eine gute Idee. Werde ich wohl so tun. Guck mal. Was? Jung und knackig sehen wir nicht. Jung kommen wir auch nie wieder zusammen. Nur im Podcast. So. Übrigens, ich bin ja jetzt Single, ne? Ich hab's eben gehört, dass ich nicht mehr jung und knackig aussehe. Ich glaub, wer ihr? Nee, wir. Entschuldigung. Hey, ihr. Ich bin's noch. Stimmt, du bist noch jung und knackig. Tja, so ist das. So. Nächstes Spielzeug. Mehr Spielzeug ist nicht. Wie, wollen wir schon Schluss machen? Ja, ich hab nichts mehr. Oh. Das ist mir wie aus den Fingern leiern. Lass kommen, wir gucken jetzt Autofotos. Genau. So, ihr könnt jetzt zuhören, wie wir uns Fotos angucken. Ach, guck mal der. Autofotos. Ja. Nee, wenn es nichts gibt. Los, dann mach doch mal was mit GarageBand. Wir machen jetzt ein neues Intro. Und ihr dürft mitbestimmen. Ich hoffe ja noch heimlich, dass wir ein Intro zugeschickt bekommen. Wenn du dir die Homepage machst. Ach so, nee, jetzt mal ehrlich, die brauchen eine Homepage. Ich weiß es nicht, ob sie noch eine brauchen. Ja. Die gab's kostenlos, die App. Welche App? Langscheid. Deutsch-Englisch. Ja. Genau. Aber lass uns nicht so viel über das iPad reden. Es gibt Leute, bei denen kann man sich da schnell unbeliebt machen, wenn man Android-Fans hat. Wenn man ja, wahrscheinlich nicht nur Android. Aber obwohl, gibt es noch was anderes außer iOS und Android für mobile Geräte? Was denn? Windows Phone 7. Windows Phone. Bestimmt. Das glaube ich nicht, dass es Menschen gibt, der ein Windows-Handy hat. Ach. Echt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Kumpel von mir. Echt? Ja. Aber der kommt aus einer anderen Zeit. Nein. Dann will der da noch hin. Ja. Ja, von Xperia, ich weiß gar nicht, auf welchem Betriebssystem das baut. Xperia? Sony. Sony, ja. Aber nee. Das Xperia hat auch Android. Ja. Ja. Jetzt verjagen wir die Leute mit Tech Talk. Ja. Tech Talk, boah, bist du Nerd. Ja, wie sagt man sonst? Jetzt verjagen wir Leute mit technisch Sprech. Ja. Technisch Sprech. Ja. Okay, dann machen wir Schluss. Ja, ich meine, wir sind über eine Stunde. Reicht. Warte mal, ich esse noch live in der Sendung ein Ferrero-Küsschen. Oh. Ist das eigentlich echtes Gold, wo drin die eingepackt Natürlich. Sind? Natürlich. Das ist kein Küsschen? Na. Ach so. Der mit George Clooney. Ach, das ist ja hier die Kugel. Ich gebe mir, gut, dann gebe ich mir jetzt zum Ende der Sendung nochmal die Kugel. Die goldene. Ja. Oh. Mm. Das hat einen Fehler gemacht. Du hast geknistert. Mm-mm. Mein Sixpack geht dann jetzt wieder weg. Den rasierst du dir. Ja, dann muss ich mir wohl das Sixpack doch rasieren. Gut. Kannst du mir das Foto mal per Mail schicken, damit ich mir das nochmal ganz genau angucke, wie das geht. Gut, aber bevor wir Schluss machen. Du brauchst das Intro noch rausreden. Das Outro. Das meine ich ja. Und dein Zitat vorlesen. Das ist wieder das Auto. Oh, Auto. Was hast du denn da? Ich denke, du wolltest jetzt... Nee, ich wollte vorher nochmal kurz gucken, wie mein Name war. Also, Albert. Albert, also Herr Stockland. So, Albert Stockland und Wawrzyniek Sawatzki machen jetzt Feierabend. Ja. Der Titel der heutigen Sendung steht somit auch fest. Der Podcast mit Albert und Wawrzyniek. Ja. Und so, und jetzt nochmal auf Deutsch lesen. Wawrzyniek. Ach übrigens, meine Webseite ist germandish.com. Steht hier. Ja. Wawrzyniecke. Nee. Ich Natascha. Ja. Also Albert, das war's für die heutige Sendung. Wir hören jetzt noch ein bisschen. Okay, Maxi King. Willst du nochmal deine Twitter-Adresse nennen? Meine Twitter-Adresse? Ich twitter doch gar nicht mehr. Du twitterst nicht mehr? Nee. Na gut, wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, dann twitter.com/s6523. Ja, Webseite kommt gleich, Telefon steht alles da. Wir müssen das noch aktualisieren mit Google Plus und so. Wie? Haben wir noch keine Google Plus Seite? Nee, haben wir noch nicht. Könnte eine anlegen. Okay. Genau. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Hören wir uns das nächste Mal. Okay. Mach's gut. Tschüss. Euer Jacob. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silvmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silvmedia.de.